Aus Anlass des fünften Todestages von Genossen Kim Jong-il gaben der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates der Partei der Avantgardisten Indonesiens und der Generaldirektor des Myanmarischen Verlags Meet Thalmo am 5. und 6. Dezember jeweils eine Stellungnahme ab.